Künstler sein in China, das gilt manchen hier im Westen ja bereits als Widerspruch an sich. Denn wie kann Kunst überhaupt entstehen in einem Land, in dem nicht einmal die Kunstfreiheit garantiert ist? Immerhin gibt es mit Ai Weiwei zumindest einen Prominenten, der chinesische Kunst und das Spannungsfeld ihrer Entstehung auch bei uns sichtbar macht. Manchmal kann man ihn sogar in Berlin auf der Straße treffen. Die Berliner Fotografin Stefanie Schweiger zeigt uns nun in ihrem neuen Bildband 9 weitere chinesische Künstler bei der Arbeit in China, wo sie seit 2012 lebt. Frau Schweiger, guten Tag. Hallo. Was hat Sie denn nach Peking verschlagen? Mein Freund hatte damals ein Angebot in Peking und ich war Fotografin hier in Berlin und dachte, das wäre eine gute Möglichkeit, einfach zu reisen und eine andere Welt und eine andere Kultur kennenzulernen. Und als Fotografin ist es natürlich immer wahnsinnig spannend, neue Geschichten zu entdecken. Aber so schnell lernt man ja auch keine Künstler kennen in einem fremden Land. Wie kam das dann zu Ihrem Projekt? Das stimmt. Ich habe erstmal für die Zeit viel gearbeitet und für andere internationale Medien. Bin viel gereist, habe viel gesehen und dachte mir, dass es aber nur eine Seite des Landes ist. Also das heißt, diese Berichterstattung hier, die man hier sieht, ist einfach eine Seite Chinas. Und ich wollte noch eine andere Seite zeigen und von daher kam es zu dem Projekt. Wie viel Zeit haben Sie dann mit den neuen Künstlern verbracht? Ungefähr 2,5 Jahre. Wow. Ja. Langzeitbeobachtung. Ja. Was haben Sie gelernt? Beobachtung. Wahnsinnig viel. Ich habe gelernt zu sein wie Wasser, manchmal zumindest. In China ist man ja gerne wie Wasser und nicht wie der Stein. Das habe ich auf alle Fälle gelernt. Und ich habe gelernt, wie wahnsinnig offen diese Menschen sind. Sie sind mir sehr offen begegnet und wir hatten wunderschöne Momente, wir hatten traurige Momente und einige von den Neuen sind auch Freunde geworden. Gibt es Spannungen zwischen Tradition und Moderne, wenn ich in China Künstler bin? Sicherlich. Die Regierung unterstützt natürlich eher traditionelle Kunst. Von daher ist es immer eine Spannung, wenn man moderne Kunst macht als Künstler. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich innerhalb der grauen Zone bewegt, sage ich jetzt mal. Was wäre traditionell und was wäre modern? Traditionell Kalligrafie zum Beispiel, traditioneller Tanz, traditionelle Malerei, Tintenmalerei. Das wird vom Staat gefördert? Ja. Und das Moderne nicht? Teilweise. Das kommt auch darauf an, welche Kontakte man hat zu der Regierung. Da muss ich wie Wasser sein? Ja. Aha. Oder geht es genau. Auch um Bestechung? Nein. Um Bestechung nicht, nein, würde ich nicht sagen. Aber man muss gut Freund sein mit denen, die entscheiden. Ja. Was haben Sie erlebt? Es gab, glaube ich, ein Erlebnis, das Sie auch schockiert hat. Was ist da passiert? Ich war mit einem der Künstler, mit Li Binyan in Hunan, in seiner Heimatstadt. Und er hat dort eine Performance gemacht. Er ist einen Baum hochgeklettert, der sich dann nach hinten gebogen hat und durch sein Gewicht und er ist wieder runtergesprungen. Und das hat er 4-mal gemacht, hat es auf Video aufgezeichnet. Beim 5. Mal verließ ihn leider die Kraft und er stürzte auf das Betondach, auf Kopf und Rücken und lag dann da und ich dachte, er wäre tot. Waren Sie die Einzige, die dabei ja. war? Ja. Ich war auf dem Nachbardach der Großeltern und habe ihn fotografiert dabei und er hat um Hilfe geschrien. Er kann eigentlich kein Englisch, aber er hat Help geschrien. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber ich kam zu spät. Wie geht's ihm heute? Ich würde sagen, okay, den Umständen entsprechend. Er hat sich den Halswirbel angebrochen, hatte ein Jahr lang Schwindel und andere Symptome und langsam, würde ich sagen, geht's wieder. Das Schlimmste am Unfall zeigen Sie uns zum Glück nicht in Ihrem Genau, genau. Bildband. Ich habe das letzte Bild, bevor er abgestürzt ist, nur gezeigt. Was war Ihnen wichtig bei Ihren Fotos? Wie sind Sie da rangegangen? Es sind ja keine Schnappschüsse, sondern es ist ja alles sehr inszeniert. Ja, mir war wichtig, die Oberfläche zu verlassen und mit den Menschen Zeit zu verbringen, ihnen Respekt entgegenzubringen, Vertrauen aufzubauen, sie nicht auszunutzen sozusagen als Objekt, sondern dass es eine Gegenseitigkeit wird. Das war mir wichtig. Nun sind Künstler ja nicht per se visuell ansprechend, wie Ai Weiwei zum Beispiel, der dieses charakteristische Gesicht mit dem Bart hat. Wie sind Sie da rangegangen? Natürlich habe ich auch ausgewählt nach Optik. Also es war natürlich auch ein Punkt. Optik meine ich jetzt aber nicht, dass jemand schön aussehen musste, sondern aber, dass er mich interessiert und mich anspricht. In dem, was er tut, in seinem Charakter und auch im Gesicht natürlich. Wir neigen ja, wir Europäer, zum Eurozentrismus, auch zum Exotismus, wenn wir in ein Land wie China fahren. Haben Sie versucht, das zu vermeiden? Genau, darum ging es. Wie haben Sie das gemacht? Ich habe versucht, die westliche Brille abzusetzen, was einem natürlich einfacher gelingt, wenn man viele chinesische Freunde hat und länger dort lebt. Dann musste ich sie zwischendurch aber bestimmt auch mal wieder aufsetzen, um sie dann wieder abzusetzen. Also es war auch so ein inneres Ausloten bei mir. Und das Ergebnis kann man jetzt sich anschauen in einem Bildband mit dem Titel Chicken are not naked, ja. Zwischen Tradition und Subkultur. Jetzt haben wir den Titel gar nicht erklärt. Wie kam es dazu? Ich saß in den westlichen Bergen von Peking mit Liu Donghong. Liu Donghong ist einer der Charaktere des Buchs, ein Sänger und Songwriter. Und wir haben uns unterhalten über China, Mao, Schweine, Hühner. Und China hat ja die Form eines Huhns auf der Landkarte und Taiwan ist wie das gelegte Ei dazu. Und das hat er mir erklärt und erzählt und unter anderem hat er mir den Unterschied zwischen Schweinen und Hühnern dann verdeutlicht, indem er meinte, and you know, chicken are not naked. Von daher kam es dazu, weil ich wollte mir den Spruch sofort auf ein T-Shirt drucken, weil ich es so toll fand und dann nach einem halben Jahr oder so dachte ich, das ist der Titel. Chicken are not naked, so heißt der Bildband der Berliner Fotografin Stefanie Schweiger über 9 Künstler in China. Herzlichen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.